Ja, dann nicht sein. Tage vergehen, ich seh ins Nichts hinein. Du gibst mir zu verstehen, dass uns jetzt nichts mehr rettet. Keine Regung, keine Bewegung, macht ein Trips ins Gesicht. Nur vergiss mich nicht. Am anderen Tag, wir sind ziemlich nah dran und verlassen die Bahn. Unsere Umlaufbahn, kehren zurück zur Erde, wieder heim zur Erde. Ich war gar nicht weit weg, keiner merkt's, keiner steckt da wirklich drin. Keiner sieht hin, keiner versteht's, keiner regt's. Keiner bewegt sich, das ist ein Überfall. Ich fahr schneller und ich fall, doch wo bleibt der Knall? Ich hab stundenlang nach ein paar Worten gesucht. Ich hab zu viel überlegt und zu wenig versucht. Es war so naheliegend, ich konnt's doch nicht greifen. Ich sag's klar und deutlich, konnt's doch nicht beschreiben. Ich hab mich leer gelabert, wenn es geholfen hätte. Immer nur reden und reden, immer reden und reden und kleine Zeichen geben. Signale senden, komm doch zu mir in Leuchtturm rauf. Ich lass die Tür unten auf. Und wir sehen weit raus, wir sehen den Horizont, wo die Sonne wohnt, wo sie nach der Arbeit verschwindet, weil es beginnt und endet, wo wir uns wiedersehen. Ja, wunderbar, das war sowas von klar. Ich land wieder weit draußen, nur nicht bei dir. Ich verlass mich jetzt mal, geh nach hinten raus und zur Tür. Und da stehst du vor mir, du bist fast schöner so. Und ich weiß schon, wofür ich die Realität erschenke. Für diese eigene Denke, für dich und von dir.